geht der Feierabend, fühle mich kurz bevor, steig in mir die Vorfreude weiter empor. Bereits auf dem Weg von der Arbeit nach Haus, mal ich mir den Rest des Abends aus. Bin ich dann zu Hause angekommen, wird sofort das Gamepad zur Hand genommen. Gerade starte ich das SNES, da klingelt's an der Tür, warum gerade jetzt? Ich schau nach, wer das sein mag. Es ist ein Mann vom Lottodienst, der mir sagt, er freut sich für mich, denn er wäre da. Weil ich gewonnen hätte, sei das nicht wunderbar. Kommen Sie zum Punkt, sage ich. Er sagt, 100.000 Euro hätte er für mich. Ach so, na toll, doch es tut mir leid. Für sowas hab ich jetzt echt keine Zeit. Stattdessen ab vor den Fernsehapparat und dann spiel ich eine Runde Mario Kart. Gerade als das Rennen startet, bleibt das Spiel stehen völlig unerwartet. Was ist los, Mann, jetzt geht nichts mehr. Ich ärgere mich doch schon ziemlich sehr. Doch ich weiß auch schon, was jetzt los ist. Und ziehe das Modul aus dem Schlitz. Jetzt wird das Ding ausgeblasen. Dann wird es Zeit, erneut zu rasen. Also wird das Spiel neu gestartet. Das Nintendo-Logo abgewartet. Da plötzlich knallt es draußen laut. Da hat wohl wer einen Unfall gebaut. Ich schaue zum Fenster und ich sehe dann viel Blech und da blutet einen Mann. Ich kenn mich in erster Hilfe aus, doch trotzdem gehe ich jetzt nicht raus. Denn das Rennen, das geht jetzt los und die Freude bei mir ist riesengroß. Am Start ist es immer ziemlich eng. Ich versuch die anderen abzudrängen. Die erste Runde ist fast rum und ich schlag mich noch mit Platz 4 herum. Jetzt wird es Zeit aufzuholen und zwar flott. Überhole in Manier eines Mario Kart Gott. Wie komme ich am schnellsten um die Kurve rum? Ich entscheide mich fürs Griffen mit nem Schultertastensprung. So setze ich mich bald an der Spitze fest. Ich bin es, der diesen Platz auch nicht mehr verlässt. Die anderen, die lasse ich alle zurück. Dieses Spiel macht mich noch ganz verrückt. Ich spiel wirklich gerne Mario Kart. Dieses Spiel war das Beste jemals auf dem Markt. Alle anderen Spiele sind nur Dreck. Nur Mario Kart verdient Respekt. Und wenn jemand denkt, dass es besser kann, komm vorbei und ich verheiz dich dann.